deinen Wundern rings umgeben, ist unser Herz entflammt. Wetteifert unser Mund, dich, Gott der Huld, recht würdig zu erheben. Helltönend jauchzet die Natur und macht in Tälern Wald und Flur. Herr, deine großen Wunder kund. Du krönst das Jahr mit deinem Gute und lässest uns mit frohem Mute den milden Segen sehen. Sollt unser Herz und Mund nicht deinen Ruhm erhöhen,